ein williges sich beugen unter die gottgegebene Ordnung, das heißt Nationalsozialismus. Nicht wir, sondern Gott selbst hat uns aus Fleisch und Blut gemacht. Nicht wir denken willkürlich in den Menschen das Gesetz seines Handelns hinein, sondern Gott selbst hat dieses Gesetz hineingelegt in das Herz und in das Blut des Menschen. Instinkt, mein Freund, treibt dich mit denen zu leben, mit denen aus gleichem Blute du stammst. Gott selbst hat es uns so einfach gemacht. Er hat uns unterschieden untereinander, weiß und schwarz und rot und gelb, und hat jeden ins Blut hineingelegt. Bleib unter dir selbst. Du gehörst zueinander. Was aus weißer Haut ist, das ist gleichartig im Blutes. Das kann miteinander sich mischen, dann erst entstehen. Du siehst es im Tierreicher selbst. Rassen. Aber hüte dich, übertritt nicht die göttliche Ordnung, geh nicht hinüber ins andere Gebiet, ins Gelbe, ins Schwarze, ins Weiße, sonst begehst du Sünde, wider den Heiligen Geist, ruinierst dich selbst, das Werk Gottes, und musst im Chaos verschwinden.